Erste Frage. Ich habe den Eindruck, dass wenn alle Wesen auf den Pfad der Befreiung gebracht werden sollen, es keinen Nachwuchs mehr gäbe, da man der Verzickung durch das andere Geschlecht mit Gleichmut begegnen müsste. Ist das so? Der Buddhismus hat mehr als 2500 Jahre Geschichte und hat sich sehr geändert während dieser Geschichte. Wenn ich glaube, die ersten Schüler von Buddha zum Beispiel nach Japan oder Tibet gekommen wären, sie würden sich sehr wundern, dass es sogar in den Theravada-Ländern, dass es gleiche ist, was der Meister gelehrt hat. Obwohl die Formen sich ändern, eigentlich Sinn bleibt dasselbe. Und die Formen haben sich sehr, sehr geändert. Wenn wir Studenten von Archäologie sind, und ich selbst habe mich nicht sehr viel mit Archäologie beschäftigt, aber habe einige Freunde, die Archäologen sind, und habe auch die in Indien die Orte von erste Periode von Buddhismus, noch Ashoka-Zeit und vor Ashoka-Zeit besucht. Wenn man diese Orte sich ansieht, dann damals, das Leben war sehr, sehr simpel und sehr einfach. Und die Asketen, sie haben gelebt in sehr asketisches Leben am Anfang. Es gab kaum entwickelte Kloster, das wir heute kennen. Das Leben war sehr, sehr einfach. Und sie haben sehr, sehr asketisch gelebt und haben gewandert am Anfang. Es gab keine Kloster, die waren nur 3 Jahre wegen Regenzeit, waren sie verpflichtet, auf einem Ort zu bleiben. Sonst haben sie gewandert, die Mönche. So, das war ziemlich hartes Leben. Dann später wurde Buddhismus hat sich sehr geändert. Dann, es gab Universitäten, so wie Nalanda, wo sie Tausende von Mönchen studiert haben, wo sie ziemlich bequemes Leben geführt haben. Sie hatten viel, viel zu essen. Sie wurden von einem König gestiftet und von vielen anderen Königen, von Indonesien, von Vietnam, Champa, damals in Nalanda gibt es Einschriften. Der König von Champa von Vietnam hat auch Nalanda gestiftet und andere Universitäten. Dann Inhalt war ganz anderes. Dann die Betonung war mehr an Studium, nicht so viel an asketisches Leben, obwohl es gab natürlich auch die Mönche, die sehr asketisch lebten, aber die Mehrheit dann später, später im Buddhismus war mehr mit Studium und mit Gelehrsamkeit und mit Meditation auch, aber Studium war dann allmählich sehr, sehr wichtig. Sie mussten mit den anderen Schulen diskutieren, Logik und alles Mögliche, damit die Lehre von Buddha Anerkennung weiterbekommt. Das war nicht so wie in Sri Lanka oder Thailand, in Indien damals, sie mussten immer mit anderen Richtungen diskutieren. Und der König seit der Gupta-Zeit war meist ein Hindu und noch später dann Muslim sogar. Dann in der Zeit ungefähr von Sakya-Dynastie, Hanishka und so weiter, dann diese Interesse auch von der Bevölkerung und so, schiebt sich von Asketismus zu Betonung wird dann an Vertrauen, an Liebe. Das geschieht nicht nur in Buddhismus, auch in Hinduismus. Ähnliche Strömungen. Kommt Kult von Krishna, Kult von Liebe. In Buddhismus genauso. Dann kommen die diese Schwerpunkt wird nicht mehr so viel an Asketismus, sondern wird an Vertrauen, an Verständnis. So Buddhismus hat sich geändert. Dann kommt auch tantrische Periode, schon ziemlich früh in Gupta-Zeit entwickeln sich schon tantrische Richtungen, auch in Buddhismus, Hinduismus, Jainismus. Und dann Inhalt ändert sich sehr radikal. Es nicht mehr wird so viel an diese Gleichmut gegenüber den Sinnen, sondern wird mehr an sozusagen an transzendentale Weisheit. Transzendentale Weisheit wird betont und die Mittel, die zu transzendentale Weisheit führen. Was immer für Mittel, alle Mittel sind eigentlich gut, die zu transzendentale Weisheit üben. Das ist dann die tantrische Lehre. Transzendentale Weisheit ist eigentlich das Nirvana hier und jetzt. Und eigentlich das, wir erleben, ist Nirvana nur, indem wir mit Nichtwissen verbunden sind. Wir sehen es nicht. Dann allmählich wird diese Lehre betont. Dann in der Zeit, wo ich glaube, in der Zeit von Ashoka und wenn Buddhismus Staatsreligion wurde und so weiter, und wer es so viel Schwerpunkt war an Asketismus und vor Ashoka auch, es ist vollkommen möglich, dass diese Zahl von Bevölkerung abgenommen hat in Indien. Ich glaube schon, obwohl ich habe keine Statistik in der Hand. Ich glaube schon, dass Buddhismus hat dazu beantragt und hat dazu geführt. Zu geführt, dass Zahl der Bevölkerung abnahm. Jetzt heute, es wäre für Indien größte Segnung, wenn es wieder der Fall wäre, weil was sie mit der Bevölkerung machen werden, weiß ich nicht, nur der Gott weiß. Wenn nicht Gott, dann auf jeden Fall die Gesetze, die man in anderen Religionen Gott nennt, nennt. Also Religion, Buddhismus meiner Verständnis nach ist, kann man nicht wirklich als Religion betrachten, obwohl es dann als Religion funktionierte. Aber es ist kann sein, dass Christentum am Anfang auch überhaupt keine Religion war. Das sehr viel, viel später, 400 Jahre später, wenn mit Kaiser Konstantin und so, wenn es an Staatsreligion wurde, dann hat es wirklich angefangen, als Religion zu funktionieren. Es war eigentlich mehr spirituelle Wissenschaft. Und so wurde es verstanden. Dann später, wenn es eine wichtige Rolle in Politik gespielt hat, dann wurde es zur Religion. Aber am Anfang gar nicht. Und am Anfang war es sehr klar, sehr asketische Lehre, aber im Laufe der Zeit, in dem sich so große Kloster entwickeln, die dann von der Regierung unterstützt wurden und so weiter, dann hat sich dann die Lehre viel geändert. Aber am Anfang ist es schon klar, ja, die Buddhismus betont Gleichmut gegenüber den Sinnen und es hat bestimmt zu Abnahme von Bevölkerung, wenn sie lesen die Schriften von die Gesprächen von Buddha, da Tausende und Tausende haben Familie verlassen und tralala in den Wald gegangen. Dann natürlich in Indien war es möglich, indem Indien hat die Tradition verglichen mit Westen und auch China sogar, diese Tradition von Respekt für die Asketen ist in der Tat die Spezialität von indischem Kulturkreis. Das haben sogar die Griechen gleich bemerkt, wenn sie lesen diese Megasthenes. Es gab ein griechischer Reisende, der gelebt hat in Indien und hat berichtet von Indien in der Zeit von Alexander. Dann er hat gleich bemerkt, dass diese Indien ist besondere Sache ist. Das ist voll von den Verehrern von Dionysos, die in den Wäldern leben. Und sich bemühen für das Höchste, für die Philosophen, die sich für das Höchste bemühen. Und er hat geschrieben, so verehrt von dem Volk noch mehr als die Herrscher. Das war Spezialität von Indien. Bei uns, die Bettler waren in keiner Periode sehr, sehr respektiert. Religiöse Bettler waren nicht sehr respektiert. In Indien, das ist Höchste. Und nach dem indischen Gesetz, wenn Sie Manusmriti lesen, Pflicht von dem König und von der Regierung ist, die Brahmanen und die Asketen zu unterstützen. Wenn Sie nicht diesen Pflicht nachkommen, dann das Volk hat Recht, Sie zu stützen. Das steht in erste indische Rechtsbuch. Das ist wirklich Besonderheit von indischer Kultur. Liebe Bhante, konntest du bitte kurz sagen, was das für eine Rezitation ist, die am Abend immer gleich am Anfang nach dem Namo Tassa gesprochen wird? Es ist die Andacht, das Andacht, ne? Die Andacht. Es ist die Andacht an drei Juwelen. Ne? Und die Eigenschaften von den drei Juwelen. Was sind die Tugenden von Buddha, die Tugenden von Dhamma und die Tugenden von Sangha? Ne? Ich glaube, das liegt da sogar aus. Ja? In diesem orangenen Heftchen ist das. Okay, wo ist das? Oh. Okay, dann wäre immer... Ist das das? Ja, genau das. Dann wäre diese Frage gefragt hat, dann erfindet das wo? Dort hinter. Na gut. Dann ich brauche das nicht zu übersetzen. Das wäre ein bisschen Quälerei. Liebe Bhante, welche Einführungsliteratur würdest du für die Weiterführung von Samadhi empfehlen? Hast du sonst mal eine Literaturempfindung für die buddhistische Lehre? Liebe Grüße. Jetzt, buddhistische Lehre wird eigentlich mehr und mehr popular zwischen den Intellektuellen in Amerika, im Westen, auch in Japan, wenn man, oder jetzt sogar in China, wenn man die buddhistische Literatur, sogar moderne buddhistische Literatur lesen will, er kommt nie zu Ende. Es sind so viele Bücher wurden über Buddhismus geschrieben, dass man nie schafft zu Ende kommen. Und man braucht, wenn man nicht ein Buddhologe ist, man braucht nicht so viel zu lesen. Es wird verwirrend, weil im Buddhismus gibt es auch so viele verschiedene Schulen, in denen der Buddha, die Lehre von dem Buddha ist nicht so, so bestimmt, wie die meisten es haben möchten, besonders in Theravada. Sie wollen alles sehr, sehr klar definieren. Eigentlich in Mahayana wird betont, dass die Lehre von Buddha ist unbestimmt, indem er die höchste Lehre ist Leerheit, und Leerheit kann man nicht bestimmen. Deswegen alle, und der Buddha selbst hat gesagt, dass alles, was er lehrt, sind nur Mittel zur Befreiung. Wenn man Befreiung erreicht hat, dann kann man alles loslassen. Man soll nirgendwo anhaften, nicht mal an die Lehre. Das heißt, was der Buddha gelehrt hat, ist eigentlich Erlösung. Und alle Mittel zur Erlösung sind eigentlich okay, falls es niemandem wehtut. Jetzt, wenn man wirklich Buddhismus verstehen möchte, es ist sehr wichtig, dass man studiert nicht nur den Weg von Arahant, aber auch den Weg von Bodhisattva. Beide, leider in den Theravada-Ländern wird nicht viel, es gibt viele Ausnahmen, zum Beispiel in Theravada gibt es Ledi Sayadaw, der hat sich sehr, sehr tief mit Bodhisattva-Lehre beschäftigt und so weiter. Auch Webu Sayadaw, viele von den modernen Lehrern haben großen Respekt. Sogar Buddhadasa auch hatte großen Respekt für Mahayana-Lehre. Die erleuchtete Lehrer haben großen Respekt für Mahayana-Lehre, aber Tendenz ist, besonders in Burma, wo Theravada-Lehre am besten erhalten ist, Tendenz ist, alles, was Mahayana nicht zu berühren. Sie wollen nicht davon wissen, alles, was nicht in Pali geschrieben ist, ist nicht Buddhismus. Sie haben diese konservative Einstellung, in dem es Staatsreligion ist, gibt es immer Deformationen, weil es ist mit dieser Staatsmaschine verbunden, immer Probleme. Es gibt keine Ausnahme. Wenn Religion sich mit Staatsmaschine verbrudert, immer Probleme. Und wenn man Theravada hat viele, viele gute Aspekte, wenn man Theravada verstehen möchte, und besonders die Tradition von Meditation, man sollte Visuddhimagga lesen. Visuddhimagga ist von Jnana Tiloka auf Deutsch übersetzt. Weg der Reinheit. Weg der Reinheit. Visuddhiloka? Visuddhimagga. Visuddhi heißt Läuterung und Magga heißt Weg. Weg der Reinheit. Das kann man auch im Internet abrufen. Das braucht man nicht kaufen. Mhm. Oder es wird auch in Taiwan zum Beispiel gedrückt von Buddha Education und frei, man kann es bestellen, wenn man nach Taiwan schreibt, Taipei. Hanzhou Nanlu, Nummer 52. Das ist Buddha-Net. Buddha-Net. Kann man bestellen. Und man kann kostenlos. Die Taiwan hat große Beitrag für zurzeit größte in der Welt Beitrag für Verbreitung von Buddhismus. In die tibetanischen Universitäten in Indien, alle benutzen Taiwan-Bücher, auch in Malaysia, in Indien, die Kastenlosen, mit denen ich arbeite jetzt in Indien. Ich habe einen Erziehungsplan, baue ein Erziehungszentrum. Morgen werde ich darüber ein bisschen berichten, wenn Sie mir in Zukunft helfen möchten. Ist vollkommen willkommen. Also Visuddhimagga, wenn man so die Grundprinzipien von Buddhismus verstehen möchte, als ich Lehrer war an der Universität für Anfangsprüfung für die Studenten an dem Buddhistischen Institut, ist sehr gutes Buch, was der Buddha lehrte. Es gibt auch deutsche Übersetzungen von Rahula, Walpola Rahula. Ist ein sehr gutes Buch und nicht sehr umfassend und sehr umfangreich. Alle wichtigen Prinzipien von der, was wir nennen können, Grundbuddhismus. Ich spreche nicht von Hinayana, Mahayana. Ich spreche immer von Basic Buddhism, Grundbuddhismus, kann man sagen. Und dann Mahayana. Wenn man nicht Grundbuddhismus versteht, ich glaube, man wird auch wohl nicht Mahayana richtig verstehen können. Deswegen ich immer empfehle, den Studenten von Mahayana, von dem Bodhisattva Weg, diese Grundbuddhismus, Grundprinzipien von Abhidharma zu studieren. Und für die Grundprinzipien von Buddhismus, beste Buch, das es gibt, ist Abhidharma Kosha. Es gibt, es ist ziemlich umfangreich, aber wenn man das gelesen hat, man wird sehr tiefe Grundkenntnisse von Buddhismus haben. Eigentlich die alle Lehren von Mahayana sind direkt oder indirekt verbunden mit der Lehre von Vaibhashika, die dort zusammengefasst wird, auf eine ziemlich sehr, sehr freie Interpretation. Und Vasubandhu ist wahrscheinlich ein von den, wenn nicht überhaupt der originalste Philosoph im Buddhismus. Es lohnt sich das Lesen. Und wenn man ein bisschen Mahayana-Buddhismus verstehen möchte und die moderne Autoren lesen möchte, vielleicht das beste Buch, das sich ich jetzt denken kann, sich empfehlen lasse, ist Meditation on Emptiness von Jeffrey Hopkins. Das ist ein sehr gutes Buch. Es auch ist sozusagen Einführung in verschiedene Ansichtsweisen in der Mahayana-Tradition, so wie es in Tibet ist. Und über chinesischen Buddhismus, was lässt sich empfehlen? Es gibt kein so, leider gibt es mehr scholastische Bücher, nicht so viel. Wird geschrieben von in China. Könntest du etwas empfehlen? Chinesische oder vietnamesische? Nein. Jede Schule hat eigene Literatur, ne? Nicht was zusammengefasst wird. Man kann lesen natürlich die Bücher von Daisa zu Suzuki, die sind sehr gut. Wenn man chinesische Buddhismus oder in japanische Version verstehen möchte, seine Bücher sind sehr gut. In Satipatthana Sutta werden wir angewiesen, bei Betrachtung der Gefühle zusätzlich zwischen weltlichen und nichtweltlichen Samisa und Niramisa. Nichtweltlichen, ich würde nicht sagen, ich würde nicht so übersetzen. Bessere Übersetzung für Samisa und Niramisa wäre mit anhaften und mit loslassen. Nicht weltlichen, das wäre dann überweltliche. Das ist nicht überweltliche, das ist einfach mit loslassen verbunden. Das ist bessere Übersetzung. Wenn man nicht weltliche übersetzt, dann man wird bestimmt denken an überweltliche. Und es ist nicht überweltliche, es ist alles in der Welt. Sollen wir diese Unterscheidung ethisch verstehen im Sinne von Sila? Das Sila ist auch dabei, natürlich. Essenz von Sila ist Indriya Samvara. Indriya Samvara heißt die Disziplin der Sinnen. Ohne Disziplin der Sinnen, man hat sozusagen keinen Zugang zu Meditation und keinen Zugang zu Satipatthana. Disziplin der Sinnen, es meistens ist basiert an die Vorschriften, was man machen soll, was man nicht machen soll. Diese Silas, die Präzepte. Gebote, Regeln. Regeln. Aber es gibt natürliche Sila. Wenn man natürliche Sila hat, dann wird es sehr, sehr leicht finden, sich zu meditieren, also zu meditieren und so weiter. wenn man sich zwingen muss, dann ist es für nicht so leicht. Dann ideal ist natürliche Sila, dass man natürlich die Sinnen kontrolliert und die Sinnen, also Disziplin gegenüber den Sinnen übt. Aber am Anfang ist es sehr wichtig, dass man gewisse Regeln hat, weil in dieser Welt, wir sind alle erzogen so, dass je mehr wir haben und je mehr wir genießen, desto mehr wir leben. Und wenn wir nicht an Regeln achten, wir werden sehr, sehr leicht in Irre kommen, dass diese Glück oder Erfüllung in der Leben kommt von Genuss. Je mehr man genießt, desto mehr besseres Leben man hat. Und das kann man nur, diese Missverständnis kann man nur dadurch bremsen, dass man gewisse Regeln folgt. Wenn dann aber Disziplin der Sinne natürlich wird, dann kommt man eigentlich in Meditation, sonst nicht. Und die Indriya-Samvara-Disziplin der Sinnen ist eigentlich nichts anderes als Entfaltung der Sinnen. Deswegen in der buddhistischen Lehre, Sila ist Voraussetzung für Samadhi. Aber Sila im Sinne von Disziplin der Sinnen. Nicht Sila im Sinne, dass man wortlich und sehr fest sich an allen Regeln hält. Das hilft. Aber das ist nicht alles. Alles ist, wenn man es natürlich macht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man es natürlich macht, man kommt sehr leicht in die Meditation. Und dann eigentlich Meditation in der buddhistischen Lehre ist auch Disziplin. Samadhi ist auch Disziplin. Und diese Disziplin von Samadhi ist basiert auf Disziplin von Sila. Und hier Sila bedeutet Disziplin der Sinnen. Indem, obwohl es sehr gut schmeckt, ich weiß, dass es sehr gut schmeckt. Ich esse nicht, bis ich unter dem Tisch falle. Und so weiter. Das, wenn es der Fall ist, dann kann man nicht natürlich meditieren. Deswegen zu Disziplin der Sinne kommt, dass man Disziplin von dem, was man isst. Man isst nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, damit man nicht zu schwach wird. Man schläft nicht zu viel. Man bremst diese Tendenz zu schlafen. Eigentlich, wenn man mehr meditiert, man versteht, wer will schlafen. Das sind die Triebungen von unserem Gemüt und Geist, die schlafen wollen. Einer, der tichtig Meditation übt, er braucht nicht mehr so viel Schlaf. Zum Beispiel Pauk Sayadaw, mein Lehrer, er schläft 4 Stunden, wie Buddha empfiehlt. Wenn wir dieses Niveau erreichen, das heißt, wir haben uns wirklich bemüht. So dass alles kommt unter Disziplin der Sinnen. Wenn Disziplin der Sinnen entwickelt ist, Samadhi wird leicht. Disziplin von Samadhi wird leicht. Wenn Disziplin von Samadhi wird leicht, dann Disziplin von transzendentaler Weisheit wird bestimmt kommen. Und diese 3 Disziplinen sind eigentlich Inhalt von der buddhistischen Lehre. Disziplin von Sila, das heißt Disziplin von Sinnen, Disziplin von Samadhi und Disziplin von Weisheit. Hm? Von hier gemeint ist Anna, Anna Shrava, Anna Shrava, Wulow, Zemofani. Wulow. Wulow. Anna Shrava. Nicht Einfluss von Betriebungen Beschmutzungen des Geistes. Low, also Ashra ist durchdringen, sagt man auf Deutsch. Durchdringen. Durchdringen von den Unreinheiten im Geist. Wenn man gut Disziplin von Sila und von Samadhi geübt hat, dann kommt man allmählich zum Zustand, wenn nicht mehr diese Unreinheiten im Geist eindringen können. Das ist auch Disziplin. Deswegen eigentlich, was der Buddha gelehrt hat, kann man es auch als Disziplin. Der Buddha hat betrachtet. Buddha hat gesagt, wenn der Bhikkhu ist diszipliniert in allen Aspekten, er ist von allen Leiden befreit. Oder auf den Fortschritt im Dhamma gegangen, so dass Pite als Erfahrung im ersten Jhana nicht weltlich wäre, weil Misha. Oder auf den Fortschritt im Dhamma bezogen, sodass Piti als Erfahrung im ersten Jhana nicht weltlich wäre, weil Fahrtmoment oder beides? Fahrtmoment oder beides? Das ist ein bisschen Verwirrung da. Ja, das bezieht sich eben halt auch noch auf dem vorher, ne? Auf sie. Auf diese Unterscheidungen von vorher bezieht sich das. Welche Unterscheidung? Frage ich mich auch. Na, weltlich, nicht auf weltlich. Auf das Satipatthana Sutta bezogen. Zwischen weltlich, also Samsara, und nicht weltlich. Nicht weltlich, man kann nicht von nicht weltlich sprechen. Ich habe schon erklärt, das ist alles in der Welt. In nicht weltlichen eigentlich gibt es nicht weltliche Samadhi, ist Samadhi Animitta, Apranihita und Sunyata. Drei Sorten von Samadhi. Animitta heißt, wenn man in Nichtweltliche hineingeht und verlässt weltliche Objekte, da gibt es kein Zeichen, keine Abbildung von Objekt, das man ergreifen kann. Da gibt es keinen Wunsch nach dem Objekt. Und da gibt es Leerheit. Wenn man diese drei Samadhi übt, dann man sozusagen transzendiert die Fesseln der Welt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann in Lokutara, in Überweltlichen, gibt es nicht mehr diese Unterscheidung von mit Anhaftung oder ohne Anhaftung, weil in der Überweltlichen kann keine Anhaftung entstehen. Unmöglich. Wenn man in überweltliche Samadhi ist, dann gibt es keine Anhaftung. Wenn man einer, der die überweltliche Realität unmittelbar, wie weiß man, dass man die überweltliche Realität erfahren hat? Einer, der edler ist, er kann zu jeder Zeit, genauso wenn man Samadhi richtig studiert hat, man kann zu jeder Zeit sich erinnern an Objekt von Versenkung und so bald man will, geht man in Versenkung. Genauso, wenn man überweltliche Objekt unmittelbar erfahren hat, man in diesem Moment kann man in überweltliche, in die sogenannte Samadhi-Phala, Frucht von dem Weg Samadhi eingehen. Da unterscheidet sich ein, sagen wir, ein Realisierte und Nicht-Realisierte. Ein Realisierte, er kann zu jeder Zeit, in jedem Moment, er kann gleich sich an Erfahrung, obwohl die Erfahrung von Nirvana dauert nur einen Moment, er kann es nicht vergessen. Es bleibt mit ihm, auch im nächsten Leben. Er kann es nicht vergessen. Dann, er kommt zu dieser Erfahrung, indem er sein Geist sich wendet von der Weltlichen durch diese Tier von Nichtzeichen, Nichtwünschen und Leerheit. Ist das klar? Einigermaßen. Übung macht den Meister. Wie man kommt dazu? Loslassen. Auf Grundlage von Samadhi loslassen, auf Grundlage von Vipassana loslassen und die zwei loslassen, dann kombinieren. Dann kommt man sehr, sehr leicht zu diesem Zustand. Mühelos. Wenn man nur Samadhi hat, genügt nicht. Wenn man nur Vipassana hat, genügt nicht. Wenn man die beiden kombiniert, das ist der schnellste Weg zu Klarheit. Du hast Leuten erzählt, die täglich 1 bis 2 Stunden meditieren und trotzdem in der Meditation keine Fortschritte machen. Du hast von Leuten erzählt, die täglich 1 bis 2 Stunden meditieren und trotzdem in der Meditation keine Fortschritte machen. Konntest du etwas dazu sagen, was hilfreich sein kann, um die eigene Meditation weiterzuentwickeln, außer sich an die Methoden halten, von denen du uns erzählt hast, das ist ja klar. Bestimmt spielt Ethik und Loslassen ganz allgemein auch eine Rolle. Das ist natürlich wahr. Oder lässt sich hierzu gar kein allgemeiner Kommentar geben, konntest du nur individuell etwas dazu sagen? Ja, die Sache ist so, dass es gibt verschiedene Fälle. Je nachdem, was die großen Hindernisse in der Meditation sind, soll man dann meditieren. Und man kann nicht allgemeine Regeln für alle. Wichtig ist, dass wenn man meditiert, man soll ein Thema der Meditation wählen, Und meiner Meinung nach Atemmeditation ist am besten geeignet, dass man erstens, dass man mit Entzückung, mit Interesse machen kann, wenn man meditiert, nur wenn man, weil man gezwungen ist und kein Interesse hat, wird man wohl viele Leben meditieren können und wird man nicht viel Nutzen davon haben. Aber wenn man Eifer und Entzückung und Interesse für Meditation entwickelt, dann alles geht sehr schnell. Deswegen erst kommt Samvega, Erschütterung. Aufrütteln. Wenn man aufgerüttelt wird, man wird sich Mühe geben. Wenn man nicht aufgerüttelt wird, dann man meditiert eine oder zwei Stunden pro Tag, man wird sich ein bisschen wohlfühlen, dann man verliert die Achtsamkeit und man fühlt sich wohl eine Weile, dann man geht wieder nach anderen Sachen. So kann man meditieren viele Leben, aber man wird nicht zur Erleuchtung kommen können. Das habe ich gesagt. Wenn man sich Mühe gibt, nach gewissen Zeit, man kommt zu dem Zustand, wo diese Zerstreutheit des Geistes nicht mehr so dominant ist. Aber der Geist wird matt. Aber man trotzdem fühlt sich sehr wohl, aber man wird nicht mehr untersuchen als Meditationsobjekt. Und dann meditiert man lange Jahre und kein Fortschritt. Es ist auch nicht Shamatha, auch nicht Vipassana. Es ist eigentlich nur ein bisschen angenehmes Gefühl mit Tendenz des Geistes zu senken. So viele gibt es solche. Deswegen ist es ist besser, wenn man immer in Beziehung ist mit einem, der Erfahrung hat in der Meditation, er wird ihn gleich von seiner Faulheit, wie sagt man, wecken. Aufrütteln. Wenn er dann aufrüttelt ist, was immer für Meditation er übt, wird bestimmt erfolgreich. Aber wie ich gesagt, die Tradition ist, wenn man zu viel Sinnlichkeit hat, man sollte mehr an unschöne Objekte Aufmerksamkeit lenken. Wenn man sehr zornig ist, mehr Metta meditieren. Aber die meisten von uns haben viele, viele unnützliche Gedanken. Dann beste Meditation eigentlich ist über Einatmen und Ausatmen, die das reguliert. Indem wir über Einatmen und Ausatmen meditieren, allmählich, wenn wir ein bisschen Konzentration entwickeln, die Gedanken kommen und gehen und allmählich werden sie uns nicht mehr stören können. Wenn man diesen Zustand erreicht hat, das heißt, er hat gemacht wirklich guten Fortschritt. Auch verschiedene Gefühle kommen, wenn man sie 100-mal erlebt hat, man verliert Interesse und man wird ernüchtert. Und dann alles eigentlich läuft, wie es soll. Wir haben schon fast dann diese Frage für morgen. Ja. Dann jetzt rezitieren wir heute kurz nur Metta Sutta und meditieren Metta. andere dann morgen. Morgen ist eigentlich der letzte Tag. Übermorgen, ich weiß nicht, was genau das Programm ist für übermorgen. Jemand weiß? Wann ist offiziell Gap zu Ende? Mit Frühstück oder mit Mittagessen? Vorher um 11 oder 10, je nachdem. Um 10 oder so. Dann ich schlage vor, übermorgen, wir machen wie üblich, dann Frühstück, dann nach dem Frühstück, wir können so ein gemeinsames Foto machen und klein bisschen Tea Party. Ja, ist das möglich? Und dann um 10 alle gehen, wo sie wir Richtung Ost, einige Richtung West, einige Richtung Nord, einige Richtung Süd. Jeder, wo er fahren muss. Und ich möchte, dazu habe ich noch eine kleine Frage. Gibt es hier jemand, der in Richtung Frankfurt oder nach Frankfurt oder über Frankfurt fährt, der mit Auto ist? Wir fahren nach Karlsruhe. Karlsruhe? Ja. Karlsruhe, Frankfurt, nicht so weit. Ne? Eine Stunde. Dann könntest du die Jenschen mitnehmen nach Karlsruhe zum Bahnhof? Ja. Ja? Na prima. Na, Jenschen. Ta taini chitao Karlsruhe. Hm? Karlsruhe nikai shangchu. Iga shawashu tao Frankfurt. Mehr Wendy. Okay, machst du? Omito. So ein Stein ist mir von dem Herzen gefallen. Dann, was bleibt übrig, ist Metasutta und ein klein bisschen Meditation. Und morgen bleibt eigentlich der letzte Tag, dann wir versuchen auch letzte Beste. Karaniya matta kusalene yantam santam padamma misameche sako ujuche sujuche suvacho chasimudu anatimani Santu sakoche subaroche apakichoche salahukauti santindrioche nipakoche apangabo kulesu ananugindo nachakundang samachare kinchi yenya vinyu pare upavadeyum sukino va khemino hontu sambe satta bhavantu sukitatta ये केचिपान भूतत्ति तसा वा तावरा वा अनावसेसा दीघा वा ये महंता वा मजिमा रसखा अनखतुल्ला दिट्ठा वा ये वा अदिट्ठा ये चदूरे वसंति अविदूरे भूता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता Na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi Vyaro sana patighasanya na anyamanyasa dukham vichaye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe Evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimana Mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam Udammadoce tiriyanche asambadam averam asapattam Thittam charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamindo etam satim maditeye brahmam etam viharam idam ahu dittinchanu bhagama silava dasanena sampanno kame suvineyagedham nahi jatu gambaseyam punare titi.